Arbeit in einer vernetzten Welt. Der Einfluss des technischen Fortschritts. Der technische Fortschritt hat etwas Faszinierendes und zugleich etwas äußerst Beängstigendes. Das Faszinierende liegt in dem ständigen Vorstoß in qualitativ neue, unbekannte Dimensionen, die auch der meist auf herkömmlichen Pfaden wandelnden menschlichen Fantasie bis dahin verschlossen waren, und in der Multiplizierung menschlicher Kräfte und Fähigkeiten. Auf der anderen Seite findet eine permanente Entwertung menschlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten und damit auch überkommener Arbeitsinhalte statt. Die fortlaufende Entwertung überkommener menschlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten ist nichts Neues, sondern hat die ganze Menschheitsgeschichte geprägt. Wer kann heute noch mit Pfeil und Bogen umgehen? Wer beherrscht die Kunst des Feuermachens ohne Zündholz? Während aber früher Innovationen in Abständen von Jahrhunderten tröpfelten, folgen sie heute so schnell aufeinander, dass sie im Laufe eines Berufslebens die Arbeitsinhalte mehrfach verändern können. Das Schlagwort vom lebenslangen Lernen weist in die richtige Richtung. Aber es hilft jenen nicht weiter, die sich mit dem Lernen schwer tun oder die für das Umstürzen Neue einfach zu alt sind. Wo der technische Fortschritt Arbeitsplätze in Produktionshallen, Servicestationen und kaufmännischen Abteilungen überflüssig macht, bilden sich zwar stets auch neue Arbeitsplätze heraus. Aber es sind bei gleicher Produktion an Zahl weniger. Und sie erfordern ganz andere, meist höhere Qualifikationen, häufig auch in ganz anderen Firmen. So oder so gelingt es kaum, aus einem 45-jährigen Maschinenschlosser einen Systemprogrammierer zu machen. Die Umwälzung der technischen Produktionsverhältnisse und die damit verbundene Entwertung von Fähigkeiten geschieht immer schneller. Wir fühlen das nicht so stark, weil der Wertschöpfungsanteil der physischen Produktion in der modernen Industriegesellschaft immer kleiner wird. Dies liegt an der gigantischen Verschiebung der relativen Preise. Ein Schnitt beim Herrenfriseur, der heute 15 Euro kostet, war in den 50er Jahren für eine D-Mark zu haben. Ein Farbfernseher kostet heute den Gegenwert von 30 Friseurbesuchen. Damals kostete ein Schwarz-Weiß-Fernseher den Gegenwert von 1000 Friseurbesuchen. Die Vervielfachung der Produktionsmöglichkeiten durch den technischen Fortschritt ist so gewaltig, dass trotz der immer neuen Nachfrageschübe infolge sinkender relativer Preise immer neue sektorale Überkapazitäten entstehen, die Kapazitäts- und Beschäftigungsabbau erzwingen. Ein aktuelles Beispiel ist die Automobilindustrie, die weltweit pro Jahr 55 Millionen Pkw produziert, aber mit den bestehenden Kapazitäten ohne weiteres 85 bis 90 Millionen produzieren könnte. Glücklicherweise vollzieht sich der technische Fortschritt nicht nur bei den Produktionsprozessen, sondern auch bei den Produkten selber. Vor rund 20 Jahren waren Handy, Internet und Digitalkamera noch völlig unbekannt. Und niemand hätte die damit verbundenen Umwälzungen und neuen Beschäftigungsmöglichkeiten auch nur annähernd voraussagen können. Und so kennt auch heute niemand die Produkte und Prozesse, die die Welt in 20 Jahren prägen werden. Die Schwierigkeit liegt darin, dass wir genau verstehen, was vergeht, in diesem Fall, was an Arbeitsplätzen und Beschäftigungsmöglichkeiten zerstört wird, uns aber keinen rechten Begriff davon machen können, wie das technologische Umfeld und damit auch die Arbeitswelt in 2 Jahrzehnten aussehen werden. Das Jammern, aber auch die echte Besorgnis bei der Frage, geht uns die Arbeit aus, rühren letztlich daher, dass man weitgehend unabhängig von Bildungs- und Intelligenzniveau zwar sieht, wo und was an Arbeitsplätzen verschwindet, aber nicht erkennen kann, was sich stattdessen an ganz anderer Stelle irgendwann herausbilden wird. Im Zuge des technischen Fortschritts freigesetzte Arbeitskraft kann für einige Zeit brachliegen, wenn es sich um regionale und sektorale Ballungen, um ältere oder niedrig qualifizierte Arbeitskräfte handelt. Auf Dauer aber schafft sich jedes Arbeitsangebot grundsätzlich seine Nachfrage. Solange es sich tatsächlich um ein Arbeitsangebot handelt, bei dem der Grenznutzen für den Nachfrager höher ist als der Lohnsatz. Dieser Satz hört sich arg nach ökonomischer Klippschule an, aber die beiden Bedingungen haben es in sich. Es muss sich tatsächlich um ein Angebot handeln und der Nachfrager muss einen wirtschaftlichen Vorteil davon haben, dass er das Angebot annimmt. Ein lustloser und körperlich untrainierter Bezieher von Arbeitslosengeld II, der vom Arbeitsamt zum Spargelstechen verpflichtet wird und sich nach einem halben Tag wegen Rückenschmerzen krank meldet, erfüllt beide Bedingungen nicht. Weder handelte es sich um ein echtes Arbeitsangebot, noch war das Angebot für den Spargelbauern wirtschaftlich vorteilhaft. Deshalb arbeiten jedes Frühjahr so viele Polen auf den deutschen Spargelfeldern.